Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser erforschen, tut ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpi und ich suche Ihr Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Abends wird ein Geschrei sein im Hafen, und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man sagt, was lächeln die dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Man sagt, gib ich deine Gläser, mein Kind, und man reicht mir die Penny. Sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Aber eines Abends wird ein Getöss sein am Hafen, tut man fort. Was ist das für ein Getöss? Und man will mich stehen sehen an meinem Fenster. Und man sagt, was lächeln die so bös? Und das Schiff mit 8 Schwinden.